Abschnitt 8 aus Himmelsvolk. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Himmelsvolk von Waldemar Bonsels. Die Winde. Wo am Waldrand, am Stamm einer Föhre das dunkle Moos zwischen knorrigen Wurzeln wuchs, rankte die Winde sich empor. Ihre jungen Ranken tasteten sich an der braunen Borke hoch und waren von zartestem Hellgrün und so empfindlich wie die Glieder eines neugeborenen Kindes, das seine Hände liebebedürftig gegen das Angesicht der Mutter emporhebt. Ihre durchscheinenden Blätter sahen gegen den braunen Föhrenstamm licht und leicht aus, als wäre ein helles Ornament von der Hand eines Malers auf dunklem Grund gezeichnet worden. Aber ihre Sinne waren wach und wohlbestellt, so dass sie ihren Weg zum Licht empor vertrauensvoll und glücklich suchte. Ein großes Farnblatt und ein Trieb der wilden Rose, die dicht neben ihr emporgewachsen waren, hatten ihr hilfreich zur Seite gestanden, als ihre ersten Ranken, noch blind von der Erinnerung an die dunkle Erde, sich Halt suchten. Tastend, bewegt vom Frühlingswind und von der Sonne geführt, war sie langsam höher geklommen, den Waldgefährten dankbar und die erwachsene Seele voll Hoffnung. Nun war ihre Stunde gekommen, und am Abend vor ihrem Erblühen flüsterte sie im Wind der Dämmerung den Pflanzen zu: »Morgen werde ich meine Augen öffnen. Morgen zieht der Himmel in meine Seele ein.« Ihre hellblaue Knospe, die kaum noch von grünem Kelch geborgen war, zitterte im Lufthauch und empfand die kühle Nacht, die auf den Wald, ihre Heimat, niedersank. Aber das Licht und die Wärme des vergangenen Tages fluteten durch ihren Traum. Und noch als sie schon schlief unter dem Tau, war ihr, als wachte ihr Herz. Sie träumte vom unsichtbaren Wind, von den Stimmen der Bäume und dem Summen der Insekten, dessen ferne Lebensmelodie sie mit unbeschreiblichen Ahnungen von künftiger Seligkeit durchschauert hatten. Sie vernahm in der tiefen Erinnerung ihres Schlafs wieder die frohen Rufe um sich her, die sie auf ihrer Lebenswanderschaft von den schon Erwachten im Licht vernommen hatte. »Wie wird mir sein, wenn ich erblühe?« dachte sie, »wenn meine Blume den Himmel empfängt.« »Den Himmel«, flüsterte sie im Traum. Was hatten ihre Sinne nicht von den Beglückten um sich her vernommen und erlauscht, wie ein einziger goldener Jubel empfing sie die Ahnung dessen, dass ihr am Morgen geschehen sollte. »Dies sind die Vögel in den Zweigen«, hatten die wilden Rosen ihr gesagt. »Ihr Lied fällt aus den Strahlen der Morgensonne so kühl wie Tau, liebreich wie der Wind und holdselig wie der Sinn der Freude. Sie werden am strahlenden Tag deines Erwachens singen, ihre Lieder, die Farben der Welt, die lebendige Glut der himmlischen Sonne und die Seligkeit aller Atmenden werden wie ein einziger Rausch unfassbaren Entzückens auf dich einsinken, wenn du erblühst. Du selbst wirst schön sein unter den Schönen. Du wirst beseligen, wie du beseligt bist. Und alle, die dich erblicken, werden dich segnen, wie du ihnen dankst. Keine Sorgen sollen deinen Wohlstand stören. Alles, dessen du bedarfst, wird zur Stunde zu dir kommen. Deine Freude soll vollkommen sein. Wenn dein Kelch sich am Abend nach vollbrachtem Tag neigt, wirst du in gnädigem Dunkel mit den Schlafenden ruhen, müde vor Glück, und ein neuer Tag wird dir kommen. Die Knospe erwachte schon früh vor Tag aus ihrem Traum, und erzitternd im Morgengrau flüchtete sie sich vor der Allmacht dessen, was ihr geschehen sollte. Es war unfasslich still in der kaum von Licht berührten Welt. Nichts regte sich, alle Vögel schliefen noch, und der Tau war noch nicht gefallen. Sie empfand, dass der Himmel langsam, langsam heller wurde. Die Zweige des Baums über ihr zeichneten sich dunkel gegen die totenstille Höhe ab, und man erkannte noch keine Farben, nicht grün, nicht braun, alles war wie in silbergraue Schleier gehüllt. Heute werde ich aufbrechen, dachte die kleine Knospe. Goldener Tag, komme bald, da erscholl über ihr ein zaghaftes, klares Trillern und verschummte. Aus der Waldferne antwortete ein silberner Schlag. Sie erzitterte unter einem Tropfen, der sich auf ihrem geneigten Blumenkelch bildete, der noch geschlossen war, und nun nahm ein kaum spürbarer Wind sich ihrer an, lindernd, tröstend und von erlösender Lebensliebe. »Ich will tun, was ich muss«, flüsterte sie erbebend. »Lass mich geduldig für mein Glück sein, du unbekannte Liebe, die mein Geschick leitet.« Aber sie erzitterte fort und fort. Ihre Ruhe versank in einem heimlichen Glühen und Pochen, das aus dem Pulsschlag der gärenden Erde, aus allen Trieben ihres zarten Leibes und aus dem Wesen des waltenden Windes drang. Es wurde nun bald heller und immer heller. Die frohe Regsamkeit der Morgenerwartung bewegte die erwachende Welt, und in das Raunen der Blätter klangen die Stimmen der Tiere, die den heraufziehenden Tag begrüßten. bis um die Lindenknospe her plötzlich der gewaltige Jubel der Natur ausbrach. Die Sonne! Die Sonne! Ich werde heute meine Seele öffnen und die Sonne sehen, flüsterte die Linde, und geheimnisvoll regte sich in den farbigen Blättern ihrer Blüte das Wesen der Sonnenstrahlen. Es war eine Liebkosung, ein Locken, ein lautloses Rufen, und ihr war zumute, wie wohl einem Schlafenden sein mag, auf dessen Angesicht erwartungsvoll die Augen eines geliebten Menschen ruhen, der in heißer Sehnsucht auf den Augenblick seines Erwachens harrt, um ihn mit seiner ganzen Liebe zu überschütten. Da entfaltete sich die blaue zarte Blüte, ganz langsam im Sonnenschein, wie in einer taumelnden Ohnmacht der entzückten Sinne, und der schimmernde Kelch öffnete sich mehr und mehr, ein bebender Blumenbecher von unbeschreiblicher Reinheit, der sich auftat, um das fließende Himmelsgold der Sonne zu trinken. »Ist das die Sonne?« schluchzte die Blume, haltlos vor Glück. »Ich kann nicht hineinschauen, aber ich muss. O Schwestern im Licht bei mir, ergeht es allen Irdischen so wie uns? Aus ihrem schimmernden Farbenlicht, aus ihrem Duft und ihrem Neigen im Wind brach ihre Stimme allen vernehmbar, die ihrer Art waren und die Geborenen der dunklen Erde im Sonnenschein lieben müssen. Über ihr sang ein Waldvogel sein Morgenlied im glitzerndes Taus auf den Blättern. Die erwachte Blume verstand seinen Ruf und sein Locken. »Sprich mit mir! Sprich dein Herz! Sprich deine Freude!« Die Frische des funkelnden Morgens folgte der warme, farbige Tag mit seinem Treiben um sie her, aber die Blume sah nur die Sonne an, bis bald auch in ihrer Nähe die geheimnisvollen Stimmen der Käfer und Bienen laut wurden. Die Sonnenwärme nahm immer mehr zu. Ein Schwingen wie von himmlischem Erbrausen hüllte sie mehr und mehr ein. Sie tat ihren Kelch weiter auf und immer weiter. Ihr war, als verginge sie in diesem glühenden Glänzen, und ihre Hingabe war so inbrünstig, als verblute sie vor Verlangen. Nun zog mit lautlosem Schaukeln, fröhlich von seinem reinen Flügelkleid getragen, ein Schmetterling an ihr vorüber, mitten zwischen ihrem aufgetanen Kelch und der goldenen Sonne hindurch. Da rief die Blume, ihr Farbenglanz trug ihre Stimme und ihr Duft begleitete ihn. »Tu mir Liebe an und komm!« Der Schmetterling ließ sich mitten in den blauen Rund ihrer Blüte nieder. Oh Wunder, dass er sie verstand! Tausend Bächlein von Sonnenwärme und zitternder Himmelsluft rieselten mit seiner Berührung an ihr nieder. Sie neigte sich tief unter der hellen, lebendigen Last und hob sie wieder mit sich empor. »Bleib noch«, bat sie, »du himmlischer Sendbote, du Freund meines Lebens!« Aber der Falter musste weiter, und nun vernahm die Blume plötzlich das Bitten, Rufen und Locken um sie her, von dem die ganze Wiese in Farben und Düften erklang. Je mehr Insekten nun zu ihr kamen, umso besser verstand sie ihre Schwestern umher und in der Ferne. Sie begriff, dass sie ihr Lebensgrüße sandten, und gab sie freien Sinnes zurück. Immer die strahlende Blüte gegen die Sonne geöffnet, als sei keine Schuld und kein Fehl möglich, wenn sie sich ganz dem Licht anvertraute. So ging ihr erster Tag in Blühen dahin. Sie durchlebte ihn wie alle Glücklichen, ohne Bedenken und Rückhalt, ohne den Gedanken an sein Ende in ihrer schönen Pracht. Als die Sonne, mit der ihr Angesicht gewandert war, hinter den Baumkronen im Grünen niedersank, begann sie sich langsam zu schließen. Aber solange noch ein Sonnenabglanz des Lichts auf der Erde widerschimmerte, wachte sie und ließ ihn zu sich ein. Als aber der Abendwind von den Saaten zu ihr kam, fand sie stumm und verschlossen im Dunkeln, als habe ihre Seele sich nie geöffnet. Aber sie konnte auch im Schlaf die Sonne nicht vergessen, die ihr ganzes Wesen durch und durch erhellt hatte. »Keine Finsternis kann mich mehr vom Licht trennen«, träumte sie. »Ich habe es mit meinem ganzen Wesen eingesogen. Ich habe das Glück der anderen und ihre Seligkeit erfahren an mir. Nichts wird meine Seele mehr vom ewig schönen Leben scheiden.« Ende von Abschnitt 8, gelesen von Jessi, Dessa-Roßlau, September 24.